Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere Schlagzeilen. Nienburger Marsch soll Naturschutzgebiet werden, neue Hutkonzertsaison und Hoya unterliegt knapp Neustadt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Stadt Nienburg wird dem Landkreis vorschlagen, das Landschaftsschutzgebiet der Nienburger Marsch als Naturschutzgebiet auszuweisen. Den Mehrheitsverhältnissen im letzten Stadtentwicklungsausschuss entsprechend stimmten die Mitglieder knapp mit 5-4 für den Änderungsvorschlag der Sozialdemokraten. Sollte der Landkreis diesen Vorschlag verwirklichen, müssten Jäger und Angler ihren Arbeitskreis zugunsten von Nistplätzen verkleinern. Die Hutkonzerte des Nienburger Kulturwerks sind in der Kreisstadt zu einer festen Größe geworden. Auch für das neue Jahr haben sich bereits einige interessante Künstler angekündigt. Organisatorin Petra Geko gibt einen ersten Einblick. Also es gibt alte Freunde und neue Entdeckungen. Wir haben direkt im Januar haben wir Baby Kreuzberg zu Gast, der auch kein Unbekannter ist. Der war vor 2 Jahren auch schon beim Hutkonzert Open Air in Rodewald. Die Wildfires im Februar sind neu, eine neue Entdeckung. Die waren bisher nicht hier. Im Mai hören wir dann auf, Mitte Mai, mit dem Hutkonzert mit Sam Seifert. Sam Seifert lebt in Köln und singt allerdings größtenteils englische Texte. Zu einem Diebstahl kam es Ende letzten Jahres im Kinderladen der Diakonie Stolzenau. Eine unbekannte männliche Person hatte aus dem Geschäft einen Weidenkorb mit diversen Kindersachen entwendet, war in einen kleinen weißen PKW gestiegen und davongefahren. Die Polizei Stolzenau hofft weiterhin auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Hoya Dukes setzte es in der Basketball-Bezirksliga am Wochenende eine knappe Niederlage. Gegen den TSV Neustadt stand es am Ende 82-83 aus Grafenstädter Sicht. In den ersten 3 Vierteln gelang den Dukes eine Führung, erst im Schlussviertel setzten sich die favorisierten Gäste durch. Hoya bleibt in der Tabelle somit Sechster. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.